Also guten Abend. First John. Also gehen wir zum ersten Johannesbrief. First John chapter 2. Kapitel 2. We're going to read three verses. Ich werde daraus drei Verse vorlesen. And if I don't know, I will speak in French. Und wenn ich dann okay. nicht weiter weiß, werde ich auf Französisch weitermachen. Is it a good deal for you? It's okay. So, 1 John chapter 2, verse 12. Also 1. Johannes 2, Verse 12, 13 und 14. Remember, you can laugh at me, but don't laugh at the Bible. Also erinnert euch bitte daran, ihr könnt über mich lachen, aber nicht über die Bibel. Okay. I'm writing to you, little children. Ich schreibe euch, Kinder, because your sins are forgiven you for his name's sake. Weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. I'm writing to you, fathers. Ich schreibe euch, Väter, because you know him, weil ihr den erkannt habt, who has been from the beginning. Der von Anfang an ist. I'm writing to you, young men. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, because you have overcome the evil one. Weil ihr den Bösen überwunden habt. I have written to you, children. Ich habe euch geschrieben, Kinder, because you know the Father. Weil ihr den Vater erkannt habt. I have written to you, fathers. Und ich habe euch, Väter, geschrieben, because you know him, weil ihr den erkannt habt, who has been from the beginning. Der von Anfang an ist. I have written to you, young men. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, because you are strong, weil ihr stark seid. And the word of God abides in you. Und das Wort Gottes in euch bleibt. And you have overcome the evil one. Und ihr den Bösen überwunden habt. Okay, let's pray for the, beten wir. The word of God. Für das Wort Gottes. Lord, I thank you with all my heart. Vater, ich danke dir für diese Worte mit meinem ganzen Herzen. Because you are the only one faithful. Weil du der einzig wahre Treue bist. And we thank you because you have something to share with us tonight. Und ich danke dir, weil du etwas für uns hast heute Abend. Bless your word. Segne dein Wort. And every one of us. Und für jeden Einzelnen hier. Thank you. Danke. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Amen. Okay, here we have four types of people. Hier haben wir vier verschiedene Arten von Personen. Four types of people. Vier verschiedene Arten. But when we read those passage, und wenn wir diese Passage hier lesen, we see that there is only three types of people. Da sehen wir, dass eigentlich nur drei verschiedene Arten von Personen gibt. Little children, die kleinen Kinder, fathers, die Väter, and young men, und die jungen Männer. But in reality there is another one. Aber in Wirklichkeit gibt es da noch eine Gruppe. In the Greek we are not going very far in the Greek, but the first time the Apostle John mentioned little children. Und im Griechischen, da werden wir jetzt nicht so weit hineingehen, aber beim ersten Mal, wo der Apostel Johannes das Wort 12, Kinder erwähnt, im Vers 12, is not the same word that he is using in the verse 13. Das ist nicht dasselbe Wort, das er auch im Vers 13 dann benutzt. The first one, also im 14. Vers, has to is for everyone. Das erste Wort spricht alle an. Is all of us. Alle von is uns. Everyone. Jeden einzelnen. Children, father or young men. So Kinder, Väter, is junge the word Männer. Technon in Greek. Das Wort Technon im Griechischen. Is a term of affection. Ein Begriff der Zuneigung im Griechischen. You know when you can say to someone you love, oh my dear. Also wenn du zu jemandem, den dear, du magst, sagst zum Beispiel, oh mein Lieber. Maybe you can say that to young children, to young adults, or maybe to someone adults. Und das kannst du zu einem kleinen Kind sagen, zu einem Jugendlichen und auch zu einem Erwachsenen. And there is something very interesting in this passage. Und da gibt es etwas ganz Interessantes in dieser Schriftstelle. Because this passage speaks about forgiveness. Weil diese Stelle spricht hier von der Vergebung, knowledge, von der Weisheit, Erkenntnis and power, und der Macht. Forgiveness, Vergebung, knowledge, Erkenntnis and power, und Macht. He speaks about to the fathers and he said, you know him. Und hier werden die Väter angesprochen und da heißt es, ihr kennt ihn. He speak to the young men and he said, you are strong. Und die jungen Männer werden angesprochen und das heißt, ihr and seid stark. He speaks to the little child. Und dann werden die kleinen Kinder angesprochen. And he said, you know the father. Und da heißt es, ihr kennt den Vater. But the first thing is mentioning in this passage is forgiveness. Aber das Erste, was hier angesprochen wird in dieser Schriftstelle, ist die Vergebung. And maybe we are in a stage as a father or as a young man or as a child. Und vielleicht befinden wir uns gerade in einem, sind wir eben Väter oder junge Männer oder Kinder. Maybe some of us they just got saved. Vielleicht ist jemand von uns gerade erst errettet worden. They are just little child. Ist noch ein kleines Kind. And they came and they knew the father now. Und man hat gerade eben erst den Vater kennengelernt. Man ist zu ihm gekommen. Or maybe you are a little bit older in the faith. Oder vielleicht bist du im Glauben schon ein wenig älter. You are a young man. Du bist ein junger Mann. You are strong. Du bist stark. I remember when I grew up in my faith after I got converted. Ich erinnere mich, wie ich da im Glauben aufgewachsen bin. I wanted to do anything, everything for God. Ich wollte einfach überall alles für Gott tun. If God could have said to me, jump to the moon. I would try. I could have tried. Also, wenn Gott zu mir gesagt hätte, du versuch auf den Mond hinaufzuspringen, ich glaube, ich hätte es versucht. And he said, Father, you know him with from the beginning. Und hier heißt es, ihr Väter, ihr kennt ihn vom Anfang an. And this different level. Und diese verschiedenen Stufen speak about a different thing in our life. Sie drücken bestimmte Dinge in unserem Leben aus. It's been a different thing in our inner life. Und zwar ganz verschiedene Dinge in unserem Inneren. It speaks about the power. Es wird eben von der Kraft geredet. It speaks about the knowledge we need to work in this world. Und da ist die Rede von der Erkenntnis, die wir brauchen, um in dieser Welt zu funktionieren. Also about the affection we need. Und es ist auch die Rede von dieser Zuneigung, die wir brauchen. But the most interesting thing in this passage is this. Aber das Allerinteressanteste bei dieser Schriftstelle ist Folgendes. Gott. Before the power and the knowledge. Bevor Macht da war und Erkenntnis. He wants us to comprehend. Bevor das da ist, möchte er, dass wir verstehen und erkennen. To receive. Und dass wir empfangen, grasp, dass wir ruhen, what forgiveness means for us. Was nämlich die Vergebung für uns bedeutet. Today in Christianity we have a lot of people looking for power. Heute gibt es viele Christen, die suchen nach Macht. Oh, we have Kraft. The other side of Christianity, people looking for just knowledge. Oder da gibt es die andere Seite in der Christenheit, die suchen nach Erkenntnis. But in God's side, aber was Gottes Sache betrifft, forgiveness is much important, ist die Vergebung wichtiger als alles andere. Anything. Why? Warum? Because look around you. Weil schaut euch doch einmal um. The world is sick. Die Welt ist krank. Do you know why the world is sick? Wisst ihr, warum die Welt krank ist? The world is sick because it doesn't know what to do with its failures. Weil die Welt nicht weiß, wie sie mit ihren Fehlern umgehen soll. Sie weiß es nicht. People are living in sin. Die Menschen leben in Sünde. They live in condemnation inside of them. In Verdammnis innen drinnen. But they don't know what to do with their sin, with their sins. Aber sie wissen einfach nicht, was sie mit ihren Sünden machen sollen. They go to this specialist. Sie gehen da zu einem Spezialisten. They go to this one, dann zu einem anderen. But nothing changed. Aber es ändert sich nichts. Why? Warum? Because there is nothing they can do. Weil sie einfach with their failure, with their errors and mit ihren their sins. Versagen und mit nothing. Ihren Fehlern und Sünden einfach nicht umgehen können. Nichts. You know, it's like nuclear. I don't know if the word is very correct, but nuclear. Garbage, garbage. Das ist wie beim Atommüll. Okay. You have some country very rich. Da gibt's reiche Länder. They look for poor country to take their garbage. Die suchen sich arme Länder, um dann dort ihren Müll zu deponieren. They don't know what to do. Sie wissen nicht, was sie damit tun sollen. Spiritually is the same thing. Und in geistlicher Hinsicht ist es das Gleiche. We look for power, we look for knowledge, we look for everything. Wir suchen Erkenntnis, wir suchen Kraft, wir suchen alles. But in the mind of God, forgiveness is the first thing we have to get and we have to understand. Aber in der Gesinnung Gottes ist die Vergebung das Wichtigste und das Erste, was wir anwenden sollten. It's why the Apostle John is addressing to all of us. Und deshalb richtet sich der Apostel Johannes an alle von uns. And said, Theknon, und er my sagt, dear, er sagt, Theknon, please understand that your sins have been forgotten. Und seid euch sicher, dass eure Sünden understand vergeben that. Sind. Because if you want to go to the other stage, weil wenn du dann weiter, wenn du reifer wirst, wenn du dann Kraft brauchst in deinem Leben, if you need the good knowledge, wenn du wahre Erkenntnis brauchst, you have to understand, dann musst du what means forgiveness. Vergebung verstehen. The word is dying. Das Wort heißt dying. The word is in pain. The world, die Welt, the okay, world. Die Welt ist also in liegt okay. In Schmerzen, im Argen. The world is dying. Die Welt liegt im Sterben. And the world is in pain. Die Welt liegt in Schmerzen. Because nobody knows what to do with the failures. Weil niemand eben weiß, wie er mit Versagen umgehen soll. They don't know. Sie wissen es nicht. So it's very important for us to know. Deshalb ist es sehr wichtig für uns, what das zu wissen. Can do for us. Was die Vergebung für uns bewirken kann. This is the first need for people. Und das ist die dringendste Sache für die Menschen. When Adam and Eva, als Adam und Eva in the garden im Garten fielen, what was Sünde begingen, their first need? Welche Not hatten sie denn als erste Not? Die Vergebung. Forgiveness. Vergebung hatten sie was not power. Es ging nicht um Macht. Was not kind of knowledge, you know, we can boast in. Es ging auch nicht um irgendeine Erkenntnis, in der sie sich rühmen was hätten forgiveness. Können. Es ging um die Vergebung. This is the big problem. Und das ist das große Problem. And this is maybe the problem of some of us. Und das ist möglicherweise auch das Problem für einige von uns. If we do not understand the meaning, the reality, the dimension of the forgiveness of God for us. So wenn du nicht verstehst, was es bedeutet, Vergebung zu erhalten, die Dimension der Vergebung, like some Christian in the world, wir sind dann vielleicht so wie einige Christen in der Welt. We believe that we can lose our salvation. Wir glauben dann, dass wir unsere Rettung verlieren können. And this is a trap. Und das ist eine Falle. And this is a trap from the devil. Das ist eine Falle von Teufel. He just want to to disturb us. Er möchte uns einfach da zerstören. And instead verwirren. Of giving our time und dann to love each other, und anstelle, dass wir unsere Zeit gospel, dafür verwenden, uns gegenseitig Liebe zu zeigen und zu predigen, what the Bible says. Aufs Missionsfeld zu gehen und zu glauben, was it die Bibel sagt. Just want us to turn, I don't know, in you know, like a dog. Dann möchte er, dass wir uns da sozusagen im Kreise drehen, wie ein Hund. Okay. Oh, where is my salvation? I lost my salvation. Where is my salvation? Wo ist meine Rettung? Ich habe meine Rettung verloren. Maybe, yeah. No. Ja, vielleicht ist sie da. Nein, da ist sie nicht. It's not. Hey. Hello, did you see my salvation? Hallo, wo ist meine Rettung? Haben Sie die gesehen irgendwo? Where is my salvation? Wo ist meine Rettung? Oh, Pastor, I'm not very well today because I'm not sure this. He's so occupied with himself. Pastor, mir geht's heute nicht gut und ich bin so beschäftigt mit dem, was in mir drinnen ist. Das ist aber eine Falle von Teufel. So, this is very important. Also, das ist wirklich sehr wichtig. You know, I know just some people here. Ich kenne nur einige Leute. So, I don't know where you are. I think ich weiß nicht, wo ihr gerade steht. You know the doctrine. You are taught correctly. Aber ich glaube, ihr kennt die Lehre und ihr seid darin unterrichtet. But 12 years in Africa opened my eyes. Aber diese 12 Jahre in Afrika haben mir meine Augen geöffnet. People are running after many, many things. Die Leute laufen unglaublichen verschiedenen Dingen nach. Trying to satisfy their life. Und schauen, dass sie Befriedigung finden in ihrem Leben, ihr Herz trösten können. But only forgiveness can do that for us. Aber nur die Vergebung schafft das für uns. Tonight I would like just to talk about some points on forgiveness. What forgiveness brings in our life. Ich möchte also heute Abend über einige Punkte sprechen, die mit der Vergebung in Verbindung stehen, was das für uns bewirkt. You don't laugh a lot. Ihr lacht nicht sehr viel. Thank you. Danke. Thank you. You are very spiritual. Ihr seid sehr geistlich. No. I'm true. Na, wirklich, wahrhaftig. It's true. Okay, the first thing is the fear of God. Das erste, es geht um die Gottesfurcht. Okay, I have to turn because in English I cannot tell it like this. In Psalms, Psalm 130 verse 4. Im Psalm 130 Vers 4. Let's read together. Wir wollen das gemeinsam lesen. But there is forgiveness with thee, that thou mayest be feared. Doch bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. The fear of God. Die Furcht vor Gott. Doesn't come just by, you know, I want the fear of God. Die kommt nicht einfach so. Ich möchte Ehrfurcht vor Gott haben. It doesn't work like this. Na, so funktioniert das nicht. The fear of God comes by the understanding of the forgiveness. Die Ehrfurcht vor Gott kommt, wenn wir die Vergebung verstehen in unserem Leben. If we understand what God did for us on the cross. Wenn wir verstehen, was Gott für uns am Kreuz getan hat. Why Jesus died? Warum Jesus starb? Warum? What are the consequences? Welche Folgen hat of the death of Jesus on the cross? Dieser Tod von Jesus Christus am Kreuz. We will have the fear of God. Dann werden wir die Ehrfurcht vor Gott spüren. I'm not talking of to be afraid of. Also ich muss da keine Furcht haben. I'm talking of this reverence before God. Ich spreche vor einer ehrfurchtsgebietenden Haltung vor Gott. That will influence everything in your life. Was Auswirkungen hat auf alles in meinem your Leben. Your motives. Auf meine Motive. Your emotion. Auf meine Gefühle. Your intellect. Auf den Intellekt. Your vision. Auf meine Vision. Your purpose. Auf meine your Absicht. Plan, meine Pläne. Your decision. Meine Entscheidungen. Will be affected. Die werden alle davon ergriffen. By the fear of God. Also von dieser Ehrfurcht vor Gott. This is amazing just to know that when I understand what God did for me on the cross and I apply it correctly in my life. Und das ist erstaunlich, wenn ich verstehe, was Gott für mich am Kreuz gemacht hat und ich it gives me the real attitude. Das gibt mir dann die richtige Einstellung vor Gott. But the other way, the other side is if I do not understand and if I do not apply correctly forgiveness in my life. Und die andere Seite nun, wenn ich aber jetzt die Vergebung in meinem Leben nicht korrekt anwende, werde ich keine Furcht vor Gott haben. Because somehow and somewhere, weil irgendwie und irgendwo, I will say in myself, werde ich zu mir selbst sagen, what God did for me is not enough. Das, was Gott für mich gemacht hat, das genügt or maybe nicht. I will not say that with my mouth. Oder vielleicht werde ich es nicht aussprechen. But, you know, in my mind, aber in meinen Gedanken, in my subconscious, in meinem Unterbewusstsein, I will think like this, werde ich so denken. And I will live like this. Und ich werde dann so leben. So, the second thing is a good spiritual health. Das zweite ist nun santé spirituelle. Die gute, gute spiritual, gute geistliche Gesundheit, ja. Das ist gut. Gute geistliche Gesundheit. Das ist gut. Turn with me in Isaiah chapter 33. Blättert mit mir mal zum Jesaja, bitte. Isaiah chapter 33. Und zwar Kapitel 33. Verse 24. Im Vers 24. Bible said, and no resident will say, I am sick. In der Bibel steht, und kein Einwohner wird sagen, ich bin schwach. The people who dwell there will be forgiven their iniquity. Dem Volk, das darin wohnt, wird die Schuld vergeben sein. And also you can maybe note on your paper if you want Acts chapter 3 verse 11. Ihr könnt auch zur Apostelgeschichte 3 Vers 11 gehen. Act chapter 3 verse 11. Apostelgeschichte 3 Vers 11. Where it says da heißt es, repent therefore and return, that your sin may be wiped away, in order that times of refreshing may come from the presence of the Lord. 19 ist es bitte. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. As we said just before, so wie wir vorhin gesagt haben, the world die Welt has a big problem, hat ein großes Problem. A big one. Ein großes. It doesn't know how to deal with this problem. Sie weiß nämlich nicht, wie sie mit ihrem Versagen umgehen soll. All the garbage, spiritual one, physical one, material one. All dieser Müll, der geistliche, der physische und auch der materielle. He has no answer. Da gibt es keine Antworten drauf. Spiritually we can be like this also. Und geistlich können wir auch so sein. How many times God can forgive us? Wie oft kann uns Gott vergeben? 1000 times? Tausendmal? Million times? Eine Million Mal? How many times? Wie oft? If we do not understand, one day we will be so occupied with our garbage. Und wenn wir das nicht verstehen, dann werden wir eines Tages so sehr mit unserem Müll beschäftigt sein. Our conscience, unser Gewissen, condemns us so many times. Verdammt uns so oft. So many times. So oft. But God gave us a promise. Aber Gott hat uns eine Verheißung gegeben. And he said, if you understand forgiveness, und er hat gesagt, wenn ihr die Vergebung versteht, you will be so healthy. Healthy. Dann werdet ihr gesund sein. I know you do it on purpose, huh? To make me to repeat it. To make people laugh at me. Huh? Ich mag es nicht absichtlich. I forgive you, my friend. You see? Er vergibt mir. How I? Okay, the third thing is, das dritte nun, something very strange. Etwas ganz Seltsames. Maybe we don't think a lot of about that. Ja, vielleicht denken wir gar nicht the über knowledge das. Of salvation. Nämlich die Erkenntnis der Errettung. In Luke chapter 1. In Lukas 1. And verse 77. In Vers 77. Luke 1 verse 77. Lukas 1, 77. The Bible says, das sagt die Bibel, to give to his people the knowledge of salvation by the forgiveness of their sins. Um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben in Vergebung ihrer Sünden. Oh, I thought that the knowledge of salvation must come before forgiveness. Ich habe geglaubt, die Erkenntnis des Heils, das muss vor der Vergebung kommen. But I will never understand salvation. Aber ich werde das Heil, die Rettung niemals verstehen, completely. Nämlich vollständig und korrekterweise, if I don't receive and apply the forgiveness of God in my life, nicht die Vergebung Gottes empfange und anwende in meinem Leben. You know, when I got saved, als ich errettet wurde, I was 19 years old, Da war ich 19 Jahre damals. My wife brought me to Christ. Meine Frau hat mich zu Christus geführt. We were married for 12 years already. What is your problem? Your business is just to translate. Well, is that the thing? Dis-moi en français. Your français. No. I just got saved. My wife brought me to a church. I met her on the marketplace. Ich wurde damals errettet. Meine Frau hat mich zu einer Gemeinde gebracht. Ich habe sie kennengelernt auf einem Marktplatz. And und sie hat versucht, zu evangelisieren. I look at the tracks. Und ich habe dieses Traktat angeschaut. I look at the girl. Ich habe das Mädchen angeschaut. And I said, well, the tracks, I don't care, but the girl, maybe. Und ich habe mir gedacht, na gut, das Traktat ist mir eigentlich wurscht, maybe. Aber das Mädchen. So she invited me to a meeting, youth meeting. Also hat sie mich eingeladen zu einem Jugendtreffen. What it means, youth meeting, when you never put foot in the church? Was bedeutet ein Jugendtreffen für dich, wenn du noch niemals einen Schritt in die Gemeinde so gemacht dress, hast? I put some, Also ich habe mich da ein wenig eingesprüht. I went to the church. Und ich bin zu dieser Gemeinde gegangen. I mean to the youth meeting. Also zu diesem Jugendtreffen. And for me, the only form of meeting, youth meeting, I knew is, I don't know, you call it in German, but in French we say boom. Boom, also das Einzige, was ich als Jugendtreffen kannte, das war so eine Art Fete. The light, just red one, blue one, einfach die green Lichter one, gedämpft und da rotes Licht, blau. Und dance. I thought maybe it's like this. I don't know. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist das sowas. So we never know. Maybe I can, Ja, ich weiß ja nicht, was da kommt. But I went there and no red light. Und ich bin dort hingegangen und es es gab keine rote Lichter. Me. Aber ich habe dann doch ein großes rotes Licht gesehen. Das hat mich gestoppt. People, also junge Leute. She was there. Sie war dort. And also a pastor. Und auch ein Pastor. And for the first time in my life. Und zum ersten Mal in meinem Leben. I've been confronted to the message of salvation. Wurde ich mit dieser Botschaft des Heils konfrontiert. And I got saved. Und ich wurde errettet. Why I'm telling you this story? Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Oh, salvation. Okay. Also die Errettung. So I got saved. Und ich wurde errettet. The only thing I was interested just after I lose all, all my view on the lady. I said, yes, I want to be saved. Also, I know von, I'm lost. Nachdem ich dann von der Frau ein wenig weggeschaut habe und gesagt habe, ja, ich möchte. And if I meet God tonight, I'm going to hell. Also, und ich habe gesagt, ich möchte die Rettung, ich möchte Gott kennenlernen. Und wenn ich Gott heute Abend nicht treffe, dann werde ich in die Hölle kommen. But honestly, aber ehrlich, I didn't understand what salvation meant. Ich habe nicht verstanden, exactly. worum es bei der Errettung eigentlich geht. I understood is, you are lost, Jesus died for you, just that's all. Das Einzige, was ich verstand, war, du bist eigentlich verloren und Jesus starb für dich. Aber die Errettung bedeutet eigentlich viel mehr. It's to receive a new identity. Das bedeutet, eine neue Identität anzunehmen. And more. Und noch viel, viel mehr. So, after I received forgiveness for my sin, als ich dann also die Vergebung für meine Sünden empfangen hatte, little by little, da, I started to understand, da begann ich dann ganz langsam zu verstehen, worum es dabei geht bei der Errettung. What salvation is. Was die Errettung eigentlich darstellt. After some years, nach einigen Jahren, I met Pastor De Meo, da habe ich dann den Pastor De Meo kennengelernt. Became our pastor. Der wurde dann unser Pastor. Ist der, who started the work in France. Er ist derjenige, der die Arbeit in Frankreich begonnen hatte. And invited us to the Bible school. Und er hat uns eingeladen, in die Bibelschule so zu gehen. We went to the Bible school. Also sind wir in die Bibelschule gegangen. And we continue to understand salvation. Und wir haben weiterhin begriffen, worum es geht bei der Errettung. I think that if someone doesn't have a good understanding of forgiveness, ich glaube, wenn jemand kein gutes Verständnis hat in Bezug auf die Vergebung, salvation. Dann kann er auch nicht genau verstehen, worum es bei der Errettung geht. We have to grow in it. Wir müssen darin wachsen. We have to look for that, to understand. Wir müssen das suchen, um es noch besser zu verstehen, mehr und mehr. So the knowledge of salvation. Also die Erkenntnis der Errettung. The joy. Die the Freude. Joy comes from forgiveness. Die Freude kommt von der Vergebung. How many people they just have to repent? That's all. Wie viele Menschen? Wir brauchen einfach umkehren, bereuen. Das ist alles. I wonder sometimes, even in my life. Und ich frage mich manches Mal, sogar in meinem Leben. How many times I just stay far from the throne of grace? Wie oft ich entfernt mich vom Thron der Gnade aufhalte. When God didn't ask me anything else, that just run, just come and get forgiveness for your sin. Wenn Gott mich doch nicht nur bloß einfach auffordert, hinzukommen, hinzulaufen und diese Vergebung anzunehmen. Einfach das. So in the Psalms 32 verse 1. Im Psalm 32 Vers 1. I know you know this Psalm by heart. Ich weiß, ihr kennt diesen Psalm auswendig. Es ist ein Psalm von David. Is he whose transgressions is forgiven? Glücklich der, dem Übertretung vergeben ist. Oh, blessed! But in French he said happy. Im Französischen joyful. Heißt es eben auch glücklich ist der oder eine Freude hat derjenige. Who is forgiven? Dem vergeben wird. Happiness, joy, Freude und peace, Glück, Friede. Rest. Ruhe. Security. Sicherheit. Security. Sicherheit. And another one. Und noch was. Is the ability to forgive others. Das ist die Fähigkeit, anderen zu vergeben. Aha. This is a good one. Das ist eine wirklich gute Sache. Sometimes we wonder why we have so little ability to give forgiveness to our brother or sister. Oft fragen wir uns, warum wir so wenig anderen zu vergeben vermögen. But maybe it's because we do not apply forgiveness for ourselves. Vielleicht weil wir die Vergebung auf uns selbst you know nicht that. Anwenden. You cannot give more than what you have. Ihr wisst das, ihr könnt nicht mehr aufteilen als ihr habt. It's impossible. Ihr könnt das nicht, das ist unmöglich. If I have 5 euros in my pocket, wenn ich 5 I cannot give you 10. Euros in meiner Tasche habe, dann kann ich euch nicht 10 geben. Euros. Huh? Euros. So, it's the same. Es ist das Gleiche. It's the same with forgiveness. Es ist dasselbe mit der Vergebung. And another one, and I will end with this. But noch etwas, mit dem möchte ich dann abschließen. Much more things that comes from forgiveness is courage. Nämlich another Mut. One is courage. Etwas anderes dazu, das ist der Matthew Mut. Matthew chapter 9, verse 2. In Matthäus 9, Vers 2. Is the last one. Das ist die letzte Sache nun. Matthew 9, verse 2. Matthäus 9, Vers 2. He said, take courage, my son. Your sins are forgiven. Da heißt es, sei guten Mutes, Kind. Deine Sünden sind vergeben. Give us courage. Die Vergebung gibt uns Mut. Courage to go forth. Und zwar Mut, um nach vorne weiterzugehen. I fell yesterday. Gestern bin ich vielleicht gefallen. Maybe today. Und heute? I need forgiveness. Brauche ich die Vergebung. Because if I don't receive forgiveness, weil wenn ich die Vergebung nicht annehme, I cannot get courage for tomorrow. Kann ich nicht Mut empfangen für morgen. Das kann ich nicht. My sin will destroy me. Meine Sünde wird mich zerstören. My sin will dry my bones. Meine Sünde, die wird mir förmlich die Knochen austrocknen lassen. So I need forgiveness. Ich brauche die Vergebung. And forgiveness will give me courage for tomorrow. Und die Vergebung gibt mir dann yes. Mut für den nächsten Tag. I want to try again. Ja, ich möchte noch mal probieren. I want to go forward for God. Ich möchte noch mal vorwärts gehen. I don't want to stop because I fell today. Und ich möchte nicht aufhören zu gehen, nur weil ich heute gefallen bin. God forgive me. Also vergib mir Gott. And give me the courage und gib mir diesen Mut, to continue, dass ich weitergehe for your glory, zu deiner Herrlichkeit and for salvation of others. Und für die Errettung von anderen. Okay, God bless you. Gott segne euch. God bless you very much. Gott segne thank euch. You for who you are. Und danke für das. It's a great blessing for me and my wife to be here. Wirklich, es ist ein großer Segen für mich und meine Frau hier sein zu können. We are on our way to go to Baltimore for a while. Und wir sind gerade dabei, nach Baltimore fahren für eine gewisse like Zeit, sechs Monate lang. After that we will go back to Africa. Und dann werden wir wieder nach Afrika zurückgehen. Because as Pastor Shibili said one time, so wie der Pastor Shibili einmal gesagt hat, maybe you know him and you know that he went to Ghana to start something in Africa. Und er ging ja nach Ghana, um dort etwas zu beginnen. But he said, I was not called to Ghana, I was called to Africa. Er hat gesagt, ich bin nicht nach Ghana berufen gewesen, ich bin nach Afrika berufen gewesen. We are not called only to Togo, we are called to Africa. So we will go back. Also wir werden dort zurückgehen. We will go back. So, thank you very much. I know sometimes you pray for us because our name, you know, is on the calendar. Ich weiß, dass ihr manches Mal für uns betet, weil unsere Namen da auf diesem Kalender draufstehen. Aber nun möchte ich, dass ihr mir versprecht, jeden Tag für mich zu beten. If not, und wenn nicht, God bless you anyway. Gott wird euch dennoch segnen. Okay, God bless you.